بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und Heil, Barmherzigkeit und auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahs Segen und Heil auf ihm und auf all diejenigen, die in seine Fußstapfen treten, bis an den Tag, an dem kein Mensch erfolgreich sein wird, außer jemand, der mit reinem Herzen kommt. Der heutige Hadith ist inshallah der 37. Hadith, der Hadith al-Nabawiyyah. Das ist der Hadith von Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhumah. Dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden. Abdullah ibn Abbas berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat. Und ich sage den Hadith erst einmal auf Arabisch und dann sage ich ihn auf deutscher Sprache. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ومن عملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ومن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. Der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam lautet wie folgt: Wahrlich, Allah hat festgelegt, Allah subhanahu wa ta'ala hat die guten die Taten und die schlechten Taten festgelegt. Allah hat die guten und die schlechten Taten festgelegt. Und danach hat er das erläutert. Wer eine gute Tat begehen möchte, wer vorhat, eine gute Tat zu begehen und sie dann doch nicht begeht, für den wird sie als eine gute Tat, als eine vollkommen gute Tat niedergeschrieben. Und wer eine gute Tat vorhat zu begehen und sie dann begeht, dem wird sie zehnfach niedergeschrieben, bis zu 700-fach, bis ein Vielfaches davon. Und wer vorhat, etwas Schlechtes zu begehen und es dann nicht begeht, dem wird eine vollkommene gute Tat niedergeschrieben. Und wer vorhat, eine schlechte Tat zu begehen und sie dann begeht, dem wird sie als eine einzige schlechte Tat niedergeschrieben. Dieser Hadith, wie gesagt, ist bei Bukhari und bei Muslim wiederzufinden. Und dieser Hadith ist eine unglaubliche Barmherzigkeit Allahs. Ein Segen für die Muslime. Wenn man diesen Hadith verinnerlicht, gibt er einem viel Hoffnung und man hat das Gefühl, man kann eigentlich nur gut abschneiden bei Allah subhanahu wa ta'ala, solange man Muslim ist. Erst einmal sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, Allah hat die guten und die schlechten Taten festgelegt. Festgelegt bedeutet, liebe Geschwister, das heißt, er hat festgeschrieben, wie viel Belohnung man für welche gute Tat bekommt, oder wie es in diesem Hadith deutlich ist, und zwar, was wird einem denn aufgeschrieben für eine gute Tat? Und was sind überhaupt gute Taten? Und um wie vielfaches wird eine gute oder schlechte Tat denn aufgeschrieben? Denn wie wir sehen, wird eine gute Tat, die man begeht, nicht einfach in bestimmten Fällen nicht einfach nur einfach aufgeschrieben, sondern sogar als hätte man sie mehrmals begangen. Das bedeutet, wenn du eine gute Tat begehst, dann kann es sein, unter Umständen, dass Allah subhanahu wa ta'ala aufschreibt, als hättest du sie vielfach begangen. Sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hiernach machte Allah es deutlicher oder hat es erläutert. Was heißt es, dass er die guten, die schlechten Taten bestimmt hat? Er sagte, wer eine gute Tat vorhat zu begehen, bedeutet, liebe Geschwister, nicht nur, dass man die Absicht hat, das zu begehen, sondern es hält einen jetzt nichts mehr davon ab, diese gute Tat zu begehen. Und jetzt begeht man sie trotzdem nicht. Warum begeht man sie trotzdem nicht? Weil irgendetwas dazwischen gekommen ist. Das heißt zum Beispiel, du hast vorgehabt, in die Moschee zu fahren, zum Salat al-Jum'a zu gehen und auf dem Weg dorthin, meinetwegen, wirst du krank. Oder, und du kannst dann nicht zum Beispiel kommen, oder du hast eine Autopanne und dann verpasst du dadurch dein Jum'a-Gebet. Das heißt, es passiert irgendetwas, was dich davon abhält und was nicht in deiner Macht steht. Wenn das geschieht, dann Allah subhanahu wa ta'ala schreibt dir diese gute Tat auf, als hättest du sie begangen. Und zwar als eine vollkommen gute Tat. Als hättest du sie vollkommen begangen, als wärst du in Jum'ah tatsächlich da von Anfang bis zu Ende gewesen, wie du es eigentlich vorgehabt hättest, wenn diese Autopanne zum Beispiel nicht dazwischen gekommen wäre. Und das ist auch eine Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala, eine große Ni'ma, denn wenn Allah gerecht mit uns umgehen würde, dann würde er uns diese gute Tat nicht aufschreiben. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala immer, dass er uns mit uns verfährt gemäß seiner Barmherzigkeit und nicht gemäß seiner Gerechtigkeit. Denn Gerechtigkeit würde bedeuten, der Mann hat diese gute Sache nicht gemacht, deswegen wird er dafür auch nicht belohnt. Höchstens vielleicht für seine gute Absicht, aber nicht für es wird ihm nicht aufgeschrieben, dass er die Tat gemacht hat. Aber Allah subhanahu wa ta'ala schreibt diese Tat trotzdem auf, als hätte man sie begangen. Alhamdulillah, möge Allah subhanahu wa ta'ala oder wir danken Allah subhanahu wa ta'ala für diese Barmherzigkeit und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Standhaftigkeit und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir immer eine gute Absicht haben. Denn wenn man immer eine gute Absicht hat und es kommt dann etwas dazwischen, dann im Gegensatz zu einer Person, die sich freut darüber, dass irgendwas dazwischen gekommen ist. Ja? Das ist nicht das Gleiche. Das eine Herz, hätte diese Tat unbedingt gerne für Allah gemacht und das andere Herz sagt sich, Alhamdulillah, brauche ich es doch nicht mehr. Jemand, der widerwillig Sadaqa gibt, jemand, der widerwillig eine gute Tat spendet, widerwillig, ist nicht wie jemand, der es gemacht hat aus freiem Willen und um Allahs Wohlgefallen dadurch zu erlangen. Daraufhin sagte, also noch einmal, es reicht nicht aus, einfach zu sagen, ich habe es vorgehabt und dann habe ich es doch nicht gemacht. Nach dem Motto, eigentlich hatte ich vor, heute Nacht zu beten und dann habe ich doch keine Lust gehabt zu beten. Ja? Oder habe ich meine Meinung geändert. Das habe ich nicht, das meine ich jetzt nicht. Sondern ich meine es, dass man vorhatte zu beten, angenommen du hast den Wecker gemacht oder du wolltest nachts um so und so viel aufstehen und beten, dein Fajr-Gebet oder dein Nachtgebet oder welches Gebet auch immer. Und dann hast du verschlafen, weil der Wecker meinetwegen einen Stromausfall gab, ja, und hat der Wecker nicht geklingelt, dann bekommst du die vollkommene Belohnung niedergeschrieben, als hättest du dieses Gebet zur richtigen Zeit verrichtet. Walhamdulillah. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht Pflichten nachholen muss. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha. Das heißt, wer ein Gebet verschlafen oder vergessen hat, der soll es verrichten, sobald er sich wieder daran erinnert. Ja? Das heißt also, dass die Pflicht entfällt deswegen nicht nur, weil man sein Morgengebet verpasst hat, weil sonst könnte jemand sagen, Alhamdulillah, mir wird die Belohnung niedergeschrieben. Nee, gemeint ist, wenn du es jetzt nachholst, dein Gebet, dann ist das Gebet, als hättest du es zur richtigen Zeit verrichtet. Und dann bekommst du die vollkommene Belohnung dafür. Denn wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer ein Gebet verschlafen oder vergessen hat, der soll es verrichten, soweit er sich daran erinnert, denn das ist dann die Gebetszeit für ihn. Das heißt, für ihn gilt die Zeit, wo er es dann nachholt, als seine Gebetszeit, weil die andere, da war er ja gar nicht zurechnungsfähig. Daraufhin oder weiterhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer vorhat hier heißt fest entschlossen ist, etwas zu tun. Fest entschlossen, den festen Entschluss gefasst hat, eine gute Tat zu verrichten. Und dann macht er es auch tatsächlich, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala im Quran al-Karim und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns das auch verdeutlicht in der Sunnah, dass man dann die gute Tat zehnfach niedergeschrieben bekommt. Und ihr kennt alle den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass man, wenn man den Quran liest, für jeden Buchstaben, den man liest, wird einem logischerweise eine gute Tat niedergeschrieben, weil man hat etwas Gutes ausgesprochen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, aber jede gute Tat wird zehnfach belohnt, wird zehnfach vergolten. Und kommst du bitte rein in die Sitzung. Immer machen wir das so, immer wenn jemand, egal wo man hingeht, man sitzt immer in der Gemeinschaft, damit das nicht so aussieht, als wäre der eine nicht Teil von der Gruppe oder so. der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn man dann diesen einen Buchstaben liest, bekommt man ihn sogar zehnfach niedergeschrieben. Nun sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich sage nicht, dass Alif, Lam, Mim als ein Buchstabe zählt, weil Alif, Lam, Mim ist im Koran, sind zwar drei Buchstaben, aber sie sind zusammengeschrieben. Wie zum Beispiel Allah ist ein Wort, besteht aus mehreren Buchstaben, aber es ist ein Wort. Okay? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Betonen sagt er, ich meine nicht, dass jedes Wort kriegst du einen Hasan, nein, sogar jeden Buchstaben kriegst du. Alif ist ein Buchstabe, Lam ist ein Buchstabe, Mim ist ein Buchstabe. Und man kriegt also für jeden Buchstaben eine Hasana mal 10. Das heißt, nur wenn du Alif, Lam, Mim sagst, kriegst du schon 30 Hasanat mindestens von Allah subhanahu wa ta'ala zu. Das gibt es sonst nirgends. Und deswegen wollen wir immer die Leute auffordern und sie dazu bringen, den Koran zu lesen. Weil das gibt es nirgends, wo du innerhalb von so ein paar Sekunden so viele gute Taten niedergeschrieben bekommst. Normalerweise eine gute Tat, was eine gute Tat? Zum Beispiel, dass du Frieden stiftest zwischen zwei Leuten. Jetzt erzähl mir mal, wie lange du dafür brauchst, um das zu machen. Jetzt, wenn du eine Person begrüßt und du lächelst dir ins Gesicht, ja, und du machst ihm dadurch Freude, gibst ihm das Gefühl, dass du ihn magst, er bekommt dafür eine gute Tat niedergeschrieben. Du bekommst dafür gute Tat niedergeschrieben. Wenn du jemanden Hände schüttelst und beim Begrüßen, du bekommst dafür eine gute Tat niedergeschrieben. Und so weiter und so fort. Aber wenn du Koran liest, Alif, Lam, Mim, sind es 30 schon. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, kannst du schon mal rechnen, wie viele sind. Die Fatiha, wenn du sie gelesen hast, Allahu A'lam, weiß ich schon nicht, wie viele Hasanat Allah einem da niederschreibt. Und das Besondere an der Sache ist, liebe Geschwister, wenn wir sagen, pro Buchstaben bekommst du eine gute Tat niedergeschrieben, dann fragt man sich, diese gute Tat entspricht welcher guten Tat, die wir kennen? Entspricht das, indem man zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, oder was ist, wenn man Frieden schiftet zwischen zwei Leuten, oder wenn man zum Beispiel seinen Zorn unterdrückt hat, oder ist es, wenn man zum Beispiel Assalamu alaikum sagt, oder ist es zum Beispiel Allahu a'lam, ja, oder ist es wie wenn man einen Euro spendet, ja, Allah subhanahu wa ta'ala ganz alleine weiß, wie er diese guten Taten belohnen wird. Und Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag kann dann dir aufschreiben an Belohnung für diese eine gute Tat, die du gemacht hast, was er möchte, und er würde dich nicht ungerecht behandeln. So wie, ich sage, sagt man, offener Scheck. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala kann dich belohnen für diese einen Hasana, für diesen einen Buchstaben, den du im Koran gelesen hast, wie er will. Und er würde dich nicht ungerecht behandeln. Subhanahu wa ta'ala. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also zehnfach, also wie es im Koran heißt, am Ende von Surat Al-An'am, man ja'a bin hasanati falahu ashru amthaliha. Wer kommt mit einer guten Tat, am nächsten Tag mit einem guten Tag kommt, der bekommt das Zehnfache davon. Und dann sagt er, und wer eine schlechte Tat bringt, wer mit einer schlechten Tat kommt, der wird nur belohnt werden, gemäß dieser einen schlechten Tat. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in diesem Hadith von Ibn Abbas radiallahu anhuma, entweder ein Zehnfaches oder sogar ein 700-faches. Und darauf weist Allah subhanahu wa ta'ala auch in Surat Al-Baqarah hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er will, akzeptiert er manche Spenden, und obwohl es nur, wäre es 1 Euro gewesen ist, schreibt er dir auf, als hättest du 700 Euro gespendet. Das heißt, das 700-fache. Und wie manche Gelehrte gesagt haben, das hängt ab natürlich von verschiedenen Umständen. Erstens kann es abhängen davon, von deiner Absicht. Je stärker dein Ikhlas ist, je reiner dein Herz ist, desto eher wird Allah subhanahu wa ta'ala das annehmen und vervielfachen. Dann kann es abhängen, natürlich von der Sache, wofür es ausgegeben wird. Wenn du Sadaqa, wenn du eine Spende gibst jemandem, der Geld braucht, ist nicht so, wie jemanden gibst, der Geld benötigt. Das heißt, sozusagen, der eine braucht es zwar, aber der andere, für ihn ist es ein Notfall. Ja, da ist es noch viel wertvoller. Denn was erreichst du, wenn du zum Beispiel, das Beispiel, immer das gleiche Beispiel, zum Beispiel, du hast Zakat zu geben, ja? Und die Zakat, du hast 100 Euro Zakat zu bezahlen. Wenn du 100 Leuten jedem 1 Euro gibst, dann hast du deine Pflicht zwar erfüllt, aber wie groß ist dein Nutzen für die einzelnen armen Menschen? Aber wenn du 100 Euro hast und du weißt, jemand steckt in der Klemme und er braucht dieses Geld, um aus seinen und hat Schulden, die dadurch beglichen würden, dann würdest du ihm das geben und du hättest sozusagen ihm ein Problem gelöst. Und wir haben letztes Mal schon gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das war der Hadith von letzter Woche, beziehungsweise vorletzte Woche, als wir uns getroffen haben, und zwar, wer einem Muslim eine Last des Diesseits wegnimmt, dem nimmt Allah eine Last im Jenseits weg. Insofern ist es nicht das Gleiche, wie man die Sadaqa hergibt und natürlich, wem man sie gibt. Eine Sadaqa, die du jemandem, einem nahen Verwandten gibst, der Anrecht auf die Sadaqa hat, es ist besser für dich, als jemanden zu geben, den du nicht kennst. Auf der Straße, jemand, der dich anbettelt und den du überhaupt nicht kennst. Beides ist gut, aber das eine ist besser. Und der eine hat eher Anspruch darauf. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sogar weiterhin, er sagte, bis ein 700-faches, bis ein Vielfaches davon. Bis ein Vielfaches davon. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er macht, was er will. Er hat uns in diesem Hadith lediglich gesagt, was das Mindestmaß an Belohnung ist. Mindestens kriegst du es 10-fach zurück. Also, der vernünftige und gläubige Mensch von seinem Gehalt, was er meistens, die meisten Leute kriegen monatliche Gehälter, bestimmt er einen Betrag davon, für Allah subhanahu wa ta'ala auszugeben. Und der ganz vernünftig ist, macht alles für Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt fragt jemand, wie kann das sein, alles für Allah subhanahu wa ta'ala? Ich muss doch essen, trinken und weiß nicht was. Die Antwort ist, die beste Sadaqa ist welche? Ist diejenige, der man seiner eigenen Familie gegeben hat. Ja? Das heißt also, dass du für deine Familie was ausgibst und ihr Essen kaufst und Trinken kaufst und ihr über nicht geizig bist, sondern ihre Bedürfnisse normal erfüllst, nicht übertreiben, verschwenderisch, und nicht untertreiben, geizig sein. Das ist die beste Sadaqa, die du hergibst, deine eigene Familie. Das heißt, wenn du zum Beispiel Geld ausgibst, damit dein Sohn zum Beispiel in eine islamische Schule geht oder Koran lernt oder irgendetwas anderes, dann ist das natürlich eine der besten Formen, Geld auszugeben. Und deswegen braucht man nur noch die richtige Absicht haben. Wenn man sagt, ich gebe dieses Geld, gehe einkaufen jetzt, damit meine Familie etwas zu essen hat und ich mache das, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen, dann bekommt diese Person Belohnung für diese gute Absicht. Ist besser als eine Person, die einkaufen geht, weil sie es eh jede Woche macht und sie macht das einfach aus Gewohnheit heraus, mit keiner speziellen Absicht. Und insofern, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesagt, mindestens ein Zehnfaches, aber wenn ich will, sagt er subhanahu wa ta'ala sinngemäß, kann ich auch viel mehr dafür hergeben. Deswegen gebt einfach für mich aus. Und ihr seht doch, liebe Geschwister, dass Allah versprochen hat, und es gibt niemanden, der wahrhaftiger ist als in seinen Worten als Allah. Allah sagt im Koran, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ. Wer ist wahrhaftiger im Sprechen als Allah subhanahu wa ta'ala? Wenn man das weiß, was hält dann einen noch davon ab, sein Geld für Allah subhanahu wa ta'ala auszugeben? Weil man kriegt es zurück. Man kriegt es zurück, weil Allah das im Koran versprochen hat. Und im Jenseits, subhanallah, wirst du die Belohnung, wirst du das zurückbekommen, dass du dir wünschen würdest, du hättest alles für Allah subhanahu wa ta'ala ausgegeben. Das ist kein Übertreiben, sondern das ist die Wahrheit. Warum? Weil jede Belohnung, die man bekommt von Allah, erstens, du weißt nicht, was es ist. Und Allah weiß, was du liebst. Und Allah weiß, was du gerne hättest. Zweitens, weil die Belohnung im Jenseits, wie wir gesagt haben, ist ewig. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, eine Stelle im Paradies, die so groß ist, wie eine Stelle, wo man eine Peitsche drauflegen kann, ist besser als das Diesseits und was es darin gibt. Eine Peitsche, liebe Geschwister, wie groß ist die? Sagen wir mal 1 Meter oder 2 Meter. Breit vielleicht 1 Zentimeter. Das heißt, du hast hier 1 Zentimeter mal 200 Zentimeter. Du hast 200 Quadratzentimeter. Die Mathematiker unter uns können das bestätigen, inshallah. 200 Quadratzentimeter. Wer kann da drauf stehen? Niemand. Kannst du dich darauf aufhalten? Nicht. Reicht für nicht mal für deinen Finger aus. Dieser Ort im Paradies, diese Größe, wenn du nur das bekämst von Allah subhanahu wa ta'ala im Paradies, wäre besser für dich als alles, was es in diesem Leben hier gibt. Und deswegen, liebe Geschwister, die vernünftigen Menschen, sie arbeiten für das Leben nach dem Tod. Der Beweis, oder wie heißt es, manche Geschwister erwähnen einen Hadith und dieser Hadith ist nicht authentisch. Der Hadith ist von Al-Albani rahimahullah ta'ala als da'if eingestuft worden. Und zwar heißt es, Niyatul Mu'min khayrun min amalihi. Das heißt, die Absicht, die Niyya, Niyatul Mu'min, die Niyya, die Absicht des Mu'min, des gläubigen Menschen, khayrun min amalihi. Das heißt, ist besser als seine Tat. Dieser Hadith widerspricht diesem Hadith, wie wir gerade gesagt haben. Ja? Sie haben auch gesagt, er ist nicht authentisch. Und dieser Hadith, den wir hier haben, der ist bei Bukhari und bei Muslim. Und was bedeutet dieser Hadith hier? Der Hadith bedeutet, wenn du nur die Absicht hast, was Gutes zu tun, und dann kommt was dazwischen, bekommst du wie viele gute Taten gut geschrieben? Ha? Eine. Oh, eine. Du hast die vorgehabt, aber das, was dazwischen gekommen, du hast es nicht gemacht. Ja? Eine gute Tat. Und wenn du jetzt sie vorhast und du machst sie auch dann, so, 10 und wir sagen sogar mindestens 10. Mindestens 10 Hasanat. Das heißt also, die gute Absicht mit der Tat zusammen gibt 10. Und die Absicht alleine ist 1. Also wie kann man sagen, die Absicht ist besser als die Tat? Es sei denn, man meint damit, dass ohne der Absicht funktioniert es nicht. Ja? Weil ohne eine richtige Absicht nutzt die Tat ja auch nichts. Ja? Das heißt, wenn du gut betest und alles vernünftig machst und dein Gebet mit den Muslimen in der Moschee verrichtest, aber deine Absicht war nicht rein, du hast das nicht gemacht für Allah subhanahu wa ta'ala, sondern du hast gemacht, um gesehen zu werden oder was auch immer, oder weil dein Vater hat das gesagt und du möchtest nicht Schläge bekommen von deinem Vater, ja? Dann natürlich ist diese Absicht nicht rein für Allah subhanahu wa ta'ala gewesen. Jetzt passt mal auf. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer eine schlechte Tat vorhat zu machen und sie dann nicht begeht, dann wird ihm bei Allah eine vollkommene Tat niedergeschrieben. Du hast vor zu rauchen und dann machst du es nicht. Aber das gleiche Frage wie jetzt, warum machst du es nicht? Das ist nicht das Gleiche. Eine Person, warum macht sie dann diese Tat nicht? Weil sie Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und weil sie weiß, es ist haram, sagt sie, nein, ich mach's doch nicht. Weil ihr jemand gesagt hat, das ist haram, darfst du nicht, hat sie gesagt, okay, das mache ich nicht, lass ich weg. Dann diese Person bekommt eine gute Tat niedergeschrieben. Als hätte sie eine gute Sache gemacht, dabei hat sie gar nichts Gutes gemacht. Sie hat nur das Schlechte weggelassen. Und auch das gilt schon als gute Tat. Aber eine andere Person, die sich die Zigarette genommen hat und hat sie angezündet und will sie in den Mund stecken und dann sieht sie von Weitem, da kommt der Vater und er darf nicht rauchen, weil er noch minderjährig ist. Und normalerweise, man darf nicht rauchen, egal wie alt man ist, gibt bei uns keinen Unterschied im Alter. Dann sieht er seinen Vater kommen und schmeißt die Zigarette schnell weg. Der hat auch die Tat unterlassen. Der hat auch die Sünde weggelassen. Aber nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, sondern aus Scheu, aus Ehrfurcht vor seinem Vater oder dem Imam oder einem Freund oder sogar der Freund des Vaters, den er irgendwo trifft. Ja? Das ist nicht das, was hier gemeint ist. Sondern wichtig ist, die Taten zählen. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, jeder bekommt das, was er beabsichtigt hat. Hat er es gemacht, weil Allah damit zufrieden ist, hat er also die Sünde unterlassen, weil Allah damit zufrieden ist, dann bekommt er die gute Tat niedergeschrieben. Und der Beweis dafür ist auch der folgende Hadith von Abu Huraira radiallahu ta'ala an. Er sagte, إِذَا أَرَادَ عَبْدِي, also das ist ein Hadith Qudsi, ja? إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنًا. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in diesem Hadith Qudsi, in Sahih al-Bukhari, dass wenn jemand eine schlechte Tat machen will. Allah sagt Folgendes: Wenn mein Diener vorhat, wenn mein Diener eine schlechte Tat begehen will, dann schreibt sie ihm bitte nicht auf. Also ohne Bitte. Ja. Dann schreibt sie nicht auf, diese schlechte Tat, bis er sie begeht. Denn man sieht ja jemanden, was er vorhat zu machen, der geht irgendwo hin, wo er haram ist, dann die Engel sehen das und die sehen, trotzdem, Allah sagt, schreibt es nicht auf, bis er die Tat begangen hat. Dann sagt er, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Hadith, wenn er sie dann begangen hat, dann schreibt sie ihm als eine ihresgleichen auf. Das heißt, genau diese Tat, die er begangen hat, wird ihm aufgeschrieben. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن تَرَكَهَا, wenn er sie unterlässt, مِنْ أَجْلِي, das ist der Punkt. Wenn er sie meinetwegen unterlässt, dann schreibt für ihn eine gute Tat auf. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist nicht das Gleiche, ob man eine Sünde unterlässt, weil man sich schämt vor anderen Leuten, oder ob man eine Sünde unterlässt, weil man sich schämt vor dem Herrn der Welten. Und der weitere Beweis, und das ist jetzt sehr gefährlich, und da müsst ihr gut aufpassen, daran erinnere ich mich selbst und euch auch daran. Eine Person, sie will eine bestimmte Sünde begehen. Sie begeht sie nicht, und trotzdem kann es sein, dass ihr diese Tat vollkommen als schlechte Tat aufgeschrieben wird. Wie kann das sein? Das kann sein, weil es kommt wieder auf die Absicht an. Wenn man eine Sünde vorhat zu begehen, und man ist fest entschlossen, sie zu begehen, und es kommt etwas dazwischen, und wäre diese Sache, die dazwischen gekommen ist, nicht passiert, hätte man die Sünde begangen, dann schreibt Allah subhanahu wa ta'ala einem die Sünde auf, als hätte man sie begangen. Und was ist der Beweis dafür? Der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. Wenn zwei Muslime aufeinander losgehen mit ihren Schwertern, dann ist sowohl der Mörder als auch der Ermordete in der Hölle. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال كان حريصا على قتل صاحبه. Sie sagten, O Gesandter Allahs, was den Mörder angeht, das ist klar. Aber was ist mit demjenigen, der ermordet worden ist? Warum geht er auch in die Hölle? Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, weil er eifrig bestrebt war, seinen Bruder zu töten. Das bedeutet also, wie gesagt haben, wenn die Absicht sich so manifestiert hat im Herzen, dass man vorhat, die Sünde zu begehen, und dann kommt was dazwischen, und wäre diese Sache nicht dazwischen gekommen, hätte man diese Sünde begangen, dann Allah subhanahu wa ta'ala schreibt einem, als hätte man die Sünde begangen. Und das ist eine Sache, wo man sehr vorsichtig sein muss. Und als viertes und letztes sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und wer vorhat, eine schlechte Tat zu begehen, und begeht sie dann, dem wird eine einzige schlechte Tat niedergeschrieben. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala behandelt uns nicht gemäß seiner Gerechtigkeit, es sei denn, es geht um die Sünden, und auch da behandelt er uns gemäß seiner Barmherzigkeit. Und wenn man diesen Hadith sich verinnerlicht, liebe Geschwister, dass man pro gute Tat mindestens ein Zehnfaches bekommt, und pro Sünde nur ein Schlechtes bekommt. Was ist dann mit Menschen, die Yawm al-Qiyamah erscheinen und mehr schlechte Taten gemacht haben als gute Taten? Sind das nicht Menschen, die wirklich weit, weit weg vom Islam sein müssen? Also Menschen, die sehr, sehr weit weg sind von der Sünde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber Vorsicht, soweit es auch klingen mag, trotzdem gibt es Menschen, die so sein werden. Wie zum Beispiel Leute, die ihr ganzes Leben, sie beten zwar ihre fünf Gebete, aber sie machen das nicht so, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es vorgemacht hat, sondern wie diese manchen Menschen, die schnell, schnell, schnell beten, und diese Gebete werden laut dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gar nicht akzeptiert. Das heißt also, Er begeht gute Taten, sie werden aber nicht akzeptiert. Und von wem akzeptiert Allah die guten Taten? Oder von wem von uns hat Allah seine Gebete akzeptiert? Das weiß doch gar keiner von uns. Und deswegen, diese Hadithe, liebe Geschwister, sind Hadithe, nennt man Targhib. Das heißt, Hadithe, die in uns Hoffnung erwecken und den Wunsch erwecken, weiterzumachen. Und dass wir die Hoffnung nicht aufgeben, aber das letztendliche Ergebnis, wie es sein wird, ich meine, du weißt ja nicht, was Allah von dir akzeptieren wird. Subhanallah, manchmal, die Leute stellen eine Frage. Sie sagen, woher weiß ich, dass ich Ikhlas habe? Kennt ihr die Frage? Habt ihr schon mal gehört? Dass jemand fragt, also, weil man redet immer, wie wichtig die Absicht ist, ja? Dass man das wirklich für Allah macht. Dass man Ikhlas, dass man im Herzen Ikhlas hat, aufrichtig ist. Dass man diese Tat macht nicht für Allah und damit die Leute sagen, MashaAllah, das ist aber toll. Manchmal fragen die Leute, woran erkenne ich, dass ich Ikhlas habe? Und an dieser Frage merkt man, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala besser die Absicht des Menschen kennt als er selbst. Das ist doch eigentlich unglaublich. Wenn ich euch jetzt fragen würde, welche Gedanken habt ihr, könnt ihr mir das sagen. Aber manche Leute können nicht mal ihre eigenen Gedanken in Worte fassen. Und ihre eigene Absicht wissen sie selbst nicht, war das jetzt wirklich hundertprozentig für Allah? Oder war das ein? Weil der Shaitan spielt mit einem. Der Shaitan will ja natürlich manchmal, dass man das Gefühl hat, das war Ikhlas, damit man ruhig weiter im Irrtum ist. Und manchmal will er einem das Gefühl geben, das war kein Ikhlas, damit man die Hoffnung verliert. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß noch besser Bescheid über deine Absicht, als du es weißt. Jetzt die Frage, als letzte Frage, um diesen Hadith abzuschließen. Ein gewaltiger Hadith, Alhamdulillah. Die Engel, die das jetzt aufschreiben, woher wissen sie eigentlich, dass diese Person diese schlechte Tat begangen hat? Weil es kann ja sein, dass die Person nicht gewusst hat, dass das schlecht ist, zum Beispiel. Oder wie kann es sein, dass die Engel wissen, dass der Mensch hatte vor, etwas Gutes zu tun und dann kam was dazwischen? Die Absicht, das kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Die Antwort ist, liebe Geschwister, es kann verschiedene Gründe geben. Entweder die Engel sehen es, wie jemand du gehst zum Beispiel aus deinem Haus raus und du sagst zu deiner Familie, ich gehe jetzt inshallah zur Moschee beten. Dann gehst du in dein Auto, steigst ein, hast vor und dann passiert eine Reifenpanne. Dann haben sie gesehen, aha, der hat vorgehabt zur Moschee zu gehen. Oder indem du es gesagt hast, wie auch in dem gleichen Beispiel gerade eben. Oder noch einfacher als das, Allah subhanahu wa ta'ala teilt es den Engeln mit, denn Allah subhanahu wa ta'ala weiß über alles Bescheid. Ich hoffe inshallah, dass ich diesen Hadith klar und deutlich gemacht habe. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir diesen Hadith lernen und dass wir diesen Hadith auch weitergeben an andere Leute. Denn so zeigt man die Großartigkeit des Islam und so zeigt man die unendliche Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala, indem man natürlich auch weiter sagt, was man über Allah und den Islam weiß. Und nur mit Wissen, liebe Geschwister, kann man wirklich gut argumentieren, weil ich sage immer gerne, also viele von uns sagen, Alhamdulillah, der Islam ist so schön und der Islam ist gültig für jede Zeit und für jede Generation und für jeden Ort gilt der Islam und der Islam ist die schönste Religion. Aber das sind Worte und das muss man jetzt auch untermauern. Weil das sagen andere Leute über ihre Religion ebenfalls. Ja? Und du, wenn du jetzt redest, musst du auch zeigen können, wie ist der Islam gültig für alle Zeiten und für alle Menschen. Wie ist die Schönheit des Islam? Wo ist die Barmherzigkeit Allahs? Wie erkennt man sie an solchen Hadithen? Und deswegen, Wissen, liebe Geschwister, ist, wie man sagt, Wissen ist Macht. Und wir sagen hier, Wissen ist eine Barmherzigkeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala, machen wir inshallah Stopp und dann machen wir nach ein paar Minuten weiter. Barakallahu fikum.